What's up? Hallo und herzlich willkommen, guten Morgen aus dem WhatsApp-Studio eurer relativ regelmäßigen Dosis Popkultur hier von mir, Chris und dem Ricky. Hallöchen, guten Morgen. Es ist Sonntag früh, Unterhaltungsmatinee ist angesagt. Ja. Unterhaltungsbrunch. So ist es. Ja. So sitze ich hier im Schlüpfer vor meinem Rechner, vor mir ein Salbei-Tee und ein Kaffee. Und gleich zünde ich mir noch eine Zigarette an, glaube ich. Eine Zigarille oder eine Zigarette? Nee, so eine selbstgedrehte, vorne völlig ausgefranste Zigarette würde ich mir anzünden. Aber da sitzt du dann auch immer morgens, stehst extra eine halbe Stunde früher auf in deinem verschwitzten und vollgepissten Unterbuchsenklamotten und hast so eine Plastikmaschine, wo du die leeren Hülsen reintun kannst, die da diese Tabakbolzen reinschießt. Nee, ich lasse meine Zigaretten von Kubanerinnen drehen, ja. Ich mache das trotzdem, auch wenn die normalerweise Zigarren drehen würden, aber ich lasse sie von Kubanerinnen drehen und natürlich zwischen den Schenkeln 16-jähriger Kubanerinnen. Ist ganz klar. 16-jährige Kubanerinnen. Ja. Und dann, ich rauche ja auch die Zigaretten, ich halte sie nur in der Hand und lasse die vor sich hindampfen. Aber an. Natürlich, ich lasse sie einfach vor sich hindampfen und asche aber auch nicht ab, so dass immer alles auf meinen Schreibtisch fällt. Dass ich einfach so ein Aber die erlischt doch irgendwann, wenn du nicht dran ziehst. Machst du das? Hast du da so einen kleinen Ventilator? Oder? Lass ich mal meine Tochter dran ziehen dann. Schön. Nein, ja, ich habe so einen Staubsauger, den mache ich dann mal an. so einen kleinen Handsauger. Ja, genau, mit so einem kleinen Handsauger mache ich das. Oder eigentlich könnte ich das mit so einem, kennst du das, beim Zahnarzt haben die doch diese Spuckesauger. Genau. Die passen da normalerweise super, also... Da hast du dann wiederum so einen Aufsatz für, wie diese, wie heißen diese Picks, diese, wo du die Zigaretten aufstecken kannst. Oh, da bin ich jetzt überfragt. Picks? Früher in den 20ern und 30ern hatten noch die Frauen. Ach so, ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Audrey Hepburn hat immer so ein Ding dabei gehabt. Der und Stepanovic hat es auch gehabt. Der Audrey Hepburn. Nee, hier, Stepanovic hat es doch auch gehabt. Wie hieß der mit Stepanovic? Ja, wie hieß der nochmal mit Vornamen? Steppi. Steppi Stepanovic. Aber Audrey Hepburn ist ja an Lungenkrebs, glaube ich, gestorben, ne? Unter anderem. Hat er, glaube ich, einiges. Lag aber nicht am Rauchen. Nein, das lag nicht am Rauchen. Nee. Rauchen ist ja gesund, genau wie Kaffee trinken habe ich. Wir hatten am Freitag hier so eine kleine Veranstaltung bei uns und da wurde mir dann von allen Richtungen erzählt, dass wie gesund Kaffee trinken ist. Wie gesund ist denn Kaffee trinken? Soll unfassbar gesund sein und macht, habe ich aber dann mit dem unfassbar brillanten Argument kam ich dann, macht aber auch die Zähne dunkel. Es ist so eine Art Katzenkratzen, was ich dann da veranstaltet habe. Ich wusste mir nicht weiterzuhelfen, weil die Fakten so profund waren, die mir da um die Ohren geflogen sind, weil ich ja keinen Kaffee trinke. Ich trinke keine warmen Getränke, keine heiße Schokolade, kein Tee, kein Kaffee. Das weiß ich nicht, das passt mir nicht. Ich trinke dann lieber mal ein kühles Wasser. Ja. Und wusste mir dann nicht weiter zu hören, hab gesagt, ja, macht aber die Zähne dunkel. Wir haben viele Themen. Warte, aber ich muss noch was sagen zu diesen dunklen Zähnen. Ist dir auch aufgefallen, dass dieses Bleaching mittlerweile einfach überhand nimmt? Dass jeder Arsch und sein Bruder lässt sich die Zähne bleachen oder putzt sich die Zähne, ich weiß nicht, mit Batteriesäure oder so. Ich kann es ja nicht sagen. Aber das ist, wenn du heutzutage... Also im Fernsehen fällt mir das brutal auf, wenn du heutzutage im Fernsehen Leute siehst, die normal gefärbte Zähne haben, nicht mal irgendwie mit jetzt großartigen Verfärbungen, hast du schon das Gefühl, das wäre ein ungepflegter Mensch. So hat sich das durchgesetzt. Ja, lässt sich The Rock die Zähne bleachen? Ja, ne? Natürlich, alle. Also jetzt, wenn wir bei der WWE bleiben würden, da gibt es niemanden, der keine gebleachten Zähne hat. Vielleicht. Der Undertaker nicht, aber sonst alle. Und ich find's halt so schlimm, dass das mittlerweile eigentlich überall gang und gäbe ist. Also selbst in meinem Umfeld haben viele Leute extrem weiße Zähne und ich habe ja einen Zahntechniker als Freund. Ja. Und der hat mir mal gesagt, die goldene Regel beim Bleachen ist, die Zähne dürfen nicht weißer sein als die Augen. Also natürlich, weißt du, was ich meine. Ja. Das darf nicht heller sein als die Augen und wenn das der Fall ist, dann sieht's unnatürlich aus. Ach, guck mal, das ist ein schöner Tipp. Ja. Ja, und das stimmt natürlich. Also du musst normal immer so 2-3 Umdrehungen unter dem Augenweiß bleiben, weil sonst... Lichtumdrehungen. Genau, ja, das ist wichtig, in welche Richtung man dreht jetzt. Ja. Weil sonst, ist klar, sonst stechen die Zähne so extrem hervor und das sieht dann echt unnatürlich aus, extrem unnatürlich. Das ist ein toller Tipp, wenn ich mir mal nicht wieder die Zähne bleachen lasse. Hast du schon mal gemacht? Die Zähne? Nein, noch nie. Ich habe mal vor 6 oder 7 Jahren habe ich mir mal die Zähne bleachen lassen. Einmal und nie wieder. Ja. Nee, also erstens mal war es unangenehm. Ich weiß nicht, vielleicht lag es am Zahnarzt oder am, es war kein Zahnarzt, sondern es war so eine Olle, die das gemacht hat. Mhm. Und zweitens war es schweineteuer. Also das war das Hauptproblem an der ganzen Sache. Was kostet denn so eine Runde? Ich glaube, das war 400 Euro damals, das war teuer. Nee, hör auf. Ja, also es kann auch sein, dass es 200 waren, aber ich glaube, es waren 400. Das ist halt schon länger her. Und man hat mir da auch ein Stück vom Gehirn rausgebleached, glaube ich. Ja, also das war definitiv ein Problem. Und ein Problem ist es nicht, es ist auch ein guter Vorteil, denn deswegen machen wir nächsten Donnerstag wieder eine Non-PG-Ausgabe. Das stimmt. Da das würde man, nicht. Ja, ohne also dieses Produkt könntest du mit einem ungebleachten Hirn nicht gucken. Nee, das stimmt. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Vielleicht sollte ich nochmal hingehen, dann gucken wir vielleicht demnächst TNA. aber nutzt du diese weiß färbenden Zahncremes? Ich benutze morgens Aronal und abends Elmex. Denn da habe ich auch was gehört und das hat mir auch mein Zahntechniker erzählt, diese Zahncremes, die versprechen, du bekommst in 2 Wochen ganz weiße Zähne, die sind ganz schlecht für deinen Zahn. Die zerstören da irgendwas, was man nicht zerstören sollte. Also damit solltest du dich lieber nicht anlegen, denn auf lange Sicht ziehst du den kürzeren, könnte man so sagen. Ja. Er sagt, putz einfach 3-mal am Tag. Das ist völlig ausreichend. Das geht nicht. Ja, ich habe es mir angewöhnt, es geht. Nimmst du eine Flasche Wasser hast du immer zur Hand. Das stimmt. Und also, es gibt ja so diese Reisezahnpasten. Und eine Zahnbürste in so einem Etui habe ich dabei. Mache ich immer so gegen 1:30, 2 putze ich mir die Zähne. Ach, guck mal an. Ja, ich meine, das ist ja wirklich nicht so. Es ist einfach nur so eine, ganz ehrlich, es ist Faulheit. Ich habe ja auch Probleme mit den Zähnen. Und das liegt daran, dass ich in meiner Jugend wirklich ein Stinkstiefel war, was Zähneputzen angeht. Ich bin halt wirklich abends grundsätzlich ungeputzt, mit ungeputzten Zähnen ins Bett. Also wo ich so 14, 15 war. Bin ich immer mit ungeputzten Zähnen ins Bett. Das, ein Dentalrebell bist du gewesen. Das hält der Zahn normalerweise aus, wenn du mal so 1-2 Jahre das machst, aber nicht, wenn du einen sehr, sehr schwachen oder angreifbaren Zahnschmelz hast, so wie es bei mir der Fall ist. Und das rächt sich jetzt. Also sprich, diese 2-3 Jahre, die haben mir nicht komplett die Zähne zerhauen, aber doch dafür gesorgt, dass ich halt jetzt mit 35 schon eine Krone bekomme. Was jetzt, sag mal, mit 45 ist es okay, aber mit 35 ist relativ früh. Und das ist der Ratschlag an alle jungen Zuhörer hier. Ja. Nehmt euch die Zeit, auch wenn ihr abends irgendwie gerade einen im Tee habt, putzt noch die Zähne. Es ist wirklich nur jedem zu raten. 20.000 Euro kostet mir der Spaß. Also ich muss nicht komplett alles bezahlen. Ich habe eine gute private Versicherung, aber diese Behandlung, die ich jetzt über mich ergehen lasse, kostet 20.000 Euro. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt 2.000 Euro. Sprich, wenn ich keine gute oder sehr gute Privatversicherung hätte, müsste ich jetzt noch 18.000 Euro zahlen. So sind es nur 500. Na, das ist aber überschaubar. Ja, meinst du, dass ich dann einfach jetzt auch weiterhin abends wieder nicht die Zähne putzen soll? Würde ich jetzt machen. Bei der Versicherung würde ich gar nicht mehr die Zähne putzen. Würde ich auch, wenn überhaupt, würde ich nur noch mit so einer Bleaching-Zahnpasta mit diesen Metallblättern drin. Oder einfach mit so einer Feile abschleifen. Oder mit so einem Bodenschleifer einmal drüber gehen. Oder einfach nur nochmal mit Mundwasser ausspülen, das reicht. Bei der Versicherung reicht das. Da kannst du ja auch mit weißer Farbe, kannst du ja noch so eine Politur auftragen, weil da sind ja so Multi. Wieso, du hast doch bestimmt deine Tochter, die geht ja zur Schule und hat bestimmt auch einen Tuschkasten. Da hat sie auch Deckweiß dabei. Und dann bockst du dir einfach mal die Tube abends aus und dann malst du das über. So, reicht. Oder meinst du, dass ich mir, es gibt, also das wirst du nicht wissen, weil du hast ja kein Auto, aber es gibt in Autohäusern immer so in Nagellackflaschen abgefüllte Autolacks. Ja. Und wenn ich mir da einfach so ein BMW Perlweiß hole und mir das dann... Was ist jetzt genau ein Autolacks? Autolack, der Lack. Achso, ich dachte ein Autolacks. Ja, den hat man hinten immer, glaube ich, an der Antenne hängen, oder? Ist das nicht ein Lachsschwanz? An der Antenne ein Autolacks. War das jetzt deine Kronengeschichte? Oder meinst du die dänischen Kronen damit? Nee, meine Kronengeschichte ist ja viel, also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass jetzt, wo wir bei dem Thema sind, können wir auch gleich die Kronen durcharbeiten. 4 Stunden lang beim Zahnarzt lag am Montag und mir mehrere Kronen hab machen lassen und noch einen Inlay. Und das war eine Erfahrung. Also ich habe alle Weisheitszähne einzeln rausbekommen. Das war nicht so schlimm. Ich habe Wurzelbehandlungen gehabt. Das war nicht so schlimm. Mhm. Ich habe, als man das Inlay praktisch gesetzt hat, sozusagen, also in den Knochen, in den Kiefer reinbohren musste, auch das war nicht so schlimm. Aber diese 4 Stunden, das ist unfassbar gewesen. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe wirklich 13, 14 Stunden Kreislaufprobleme danach gehabt. Bis heute nehme ich noch Schmerztabletten 1-2 Mal am Tag. Und ja, das ist keine Entzündung oder so. Also ich habe extra nachgefragt. Das ist normal, weil man halt einfach so wühlen musste, dass da der Zahn einfach, oder der Nerv, muss man eher sagen, ein bisschen angegriffen ist. Und das benachteiligt mich natürlich völlig in meinem alltäglichen Leben. Ja, also gestern zum Beispiel bringt meine Mutter mir aus Thailand meine Lieblingsschokolade mit, die so riesen Nüsse drin hat. Mhm. Ganze Kokosnüsse, glaube ich. Vergessen, ist das die? Genau, ganze Kokosnüsse. Ja. Das ist wirklich eine Kokosnuss mit so einer leichten Schokoladenschicht umhüllt. Und normal hämmer ich die immer durch dann. Nee, und das war doof. Und irgendwas habe ich auch diese Woche essen wollen. Ach genau, wenn du mal einfach nur ein Brötchen essen möchtest, musst du halt jedes Mal aufpassen. Also es geht schon, du kannst alles essen, ist gar kein Problem, aber manchmal hast du dann so einen Druckschmerz, wenn du da auf die Krone drauf beißt, jetzt gerade am Anfang noch. Und das ist echt keine schöne Woche für mich gewesen. Also nochmal der Appell, putz die Zähne. Naja, ja, da scheint wohl dein Zahnarzt einen gewissen Nerv bei dir getroffen zu haben, ne? Im wahrsten Sinn des Wortes. Richtig. So, was haben wir denn? Wir haben so viel Kunterbuntes von Videospielen zu Anekdötchen über. Was hast du denn da wieder für Dokus geguckt? Die kennt doch keine Sau. Also, was mich am meisten unter den Nägeln brennt, ist Black Ops 3. Das Black Ops 3. Du bist nämlich begeistert. Sicherlich. Ja, gut, ja, sicherlich sagen, für alle WhatsApp-Hörer, die nicht Non-PG oder Firken 2.11 hören, macht jetzt noch beim Firken 2.11 Tippspiel mit, via Kicktipp. Das kann man ruhig nochmal sagen, bei 80 Mitspielern macht es umso mehr Spaß. Kicktipp-App runterladen und dann Ecken-Elfer-Tipp die Tipprunde suchen. So, und den Pocho kann man eigentlich mit den nächsten 2 Tipps noch einholen. Naja, dann kannst du im Prinzip mit einem richtig getippten Spiel, kannst du den schon abhängen. Wie viele Punkte hast du gestern gemacht? Das fing ja so gut an. Ich habe das Freitagsspiel hatte ich ja direkt richtig. Oh, 4 Punkte? Die 4 Punkte. Und da müsste ich jetzt sogar nochmal nachholen. Ich weiß, dass du mich überholt hast. Das habe ich ja vergessen zu tippen, das Freitagsspiel. Das hast du vergessen zu tippen? Ja, ich habe komplett vergessen zu tippen. Und habe dann erst am Samstagmorgen, also gestern, getippt. Also mir fehlt ein Spiel. Ich bin aktuell auf Platz 2 in der Tipprunde. Das gibt's doch gar nicht, das sehe ich jetzt auch. Du bist echt auf Platz 2. Ich bin auf Platz 26, dem geteilten 26, mit Jack the Tipper. Oh, und Pocho ist auf 29. Das gibt's ja gar nicht. Wie ist denn der daran gerauscht? Ich habe 8 Punkte gut gemacht an diesem Spieltag. Da sind ja noch 2 Spiele. Aber macht mit, Leute. Das macht richtig, richtig Laune. 80 Mann bisher dabei. Finde ich schön. Das ist toll. Wenn das 100 wären, das wäre natürlich was schöner. Aber was machst du denn da auf Platz 2, sag mal? Ja, ich habe einfach tierisch viel Ahnung vom Fußball und tippe alles richtig. Der Max, ne? Der Max, der hat sage und schreibe 12 Plätze gut gemacht. Ist jetzt auf Platz 3. 25 Punkte, 12 Plätze hat er gut gemacht. So schnell kann es gehen. Also für alle, die denken, ja, jetzt habe ich den ersten Spieltag nicht mitgetippt, den zweiten auch nicht komplett. Ist scheißegal. Das geht so rasend schnell, kann aber auch rasend schnell in die andere Richtung gehen, Ricky, ne? Da findet man sich ganz schnell wieder im Tabellenkeller wieder. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Tippspiel spätestens ab dem 5. Spieltag anführe und mir dann auch die Führung nicht mehr nehmen lasse. Mal gucken, ob es da überhaupt noch rechnerisch möglich ist, dass man dir da die Tipps erschafft. Das stimmt. Ja. Ich strebe natürlich den ersten Spieltag mit 36 Punkten an, ist ganz klar. Ja. So, Black Ops 3, die Open Beta. Es war ja jetzt, die letzten Tage gab es die Close Beta, da habe ich das ein oder andere Video geguckt. Jetzt die Open Beta exklusiv für PlayStation 4 Members. Auch da nochmal ein kurzer Plug. Holt euch FIFA 16 für die PlayStation 4. Könnt ihr euch natürlich auch für den PC oder Xbox One holen. Ist natürlich völlig okay für euch. Aber dann könnt ihr nicht in unserer 4x12er Powerliga mitspielen. Also, hast du es dir schon vorbestellt? Nee, ich bestelle keine Spiele vor. Also ich habe es mir vorbestellt, weil ich dann da so eine Blechschatulle kriege. Ja. Dann bin ich natürlich empfänglich. Ne? Das ist auch nochmal ein Thema, das muss ich hier unbedingt ansprechen. Ja. Ich hasse diese Vorbestellerei. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich was vorbestellen soll. Macht keinen Sinn. Nee, es macht keinen Sinn. Und vor allem sorgt es dafür, dass die Entwickler sich dann nicht mehr so viel Mühe geben. Das glaube ich wirklich. Wenn du dann irgendwann so siehst, du hast eine gewisse Anzahl. Genau, also du hast deine Schäfchen im Trockenen. Ja. Ne? Ich meine, das ist ja heutzutage alles so spitz auf Knopf. Das hat man ja bei Batman relativ gut gesehen, bei der PC-Version. Assassin's Creed, Batman, ja, das gibt es auch. Ja, stimmt. Also man hört das ja immer wieder. Und ich glaube wirklich, wenn du jetzt nicht so viele Vorbestellungen hättest und davon abhängig bist, dass die Spieler vielleicht erst in der zweiten Woche nach dem Release oder so kaufen und dann halt einfach schon Reviews sehen und merken, hey, das Spiel ist ja scheiße, da müsstest du viel mehr an Leistungen im Vorhinein bringen, um halt nicht zum Beispiel schon einen Day-One-Patch rauszuhauen, damit das Spiel überhaupt funktioniert. Genau, ein Day-One-Patch, der ist, wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr, der ist gar nicht mehr wegzudecken heutzutage, aber es gibt ja jetzt wirklich Day-One-Patches, die irgendwie 6-7 Gigabyte groß sind, die das Spiel erst dann zum Laufen bringen, ne? Ja. Also, das ist wirklich, das geht überhaupt nicht. Da muss man wirklich sagen, auch wenn die Klitsche ziemlich am Arsch ist, Nintendo, da legst du dein Scheißspiel ein und das läuft. Ne? Das Ding läuft, da wird nichts nachgepatcht, das läuft, das ist fertig, wenn es kommt. Ja, deswegen, also ich bin gegen Vorbestellungen, egal was es da für Goodies gibt und für Vorteile. Also ich kann verstehen, dass wenn jetzt jemand irgendwie Fan ist von Batman und man kriegt da wirklich dann, ich weiß es nicht, irgendwie einen Aufkleber, den man unbedingt haben will. Ja, es gibt aber auch, ja. Das kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber selbst das, mir geht es einfach nur auf den Sack, diese Vorbestellerei. Bei FIFA ist es ja bei mir so, ich hol's mir so oder so. Das ist bei mir genau das Gleiche, aber trotzdem hole ich es mir halt nicht als Vorbesteller, sondern ich lade es mir dann am Tag X runter. Ach stimmt, du willst ja keine Schablette dann einlegen, ne? Mittlerweile hole ich mir wieder CDs, weil der Wiederverkaufswert einfach so gut ist. Ja. Wenn ich gerade mal zu GameStop gehe oder das bei eBay verkloppe, aber so ein Spiel wie FIFA, das ich vermutlich das ganze Jahr über spiele, lade ich mir runter. Ja. Wobei du natürlich für FIFA noch am meisten kriegst, wenn du FIFA im Dezember, Januar, Februar oder März wieder abgibst, kriegst du richtig Kohle. Ja, aber das ist unrealistisch. Also, dass wir das abgeben. Ja, wann hast du es dieses Jahr abgegeben? Boah, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Habe ich kein Gefühl, wann ich das abgegeben habe. Bestimmt Februar, März. Also März war es rum, ja. Siehst du? Aber du hast ja gerade von Dezember, Januar gesprochen. Ja, da war ich ein bisschen voreilig. Ja, Call of Duty Black Ops 3, wieder von Treyarch, eigentlich das beste Entwickler-Klitschen-Studio, was Activision da im Hause hat. Die haben ja drei Entwicklerstudios, was ist das? Sledgehammer, Treyarch und was ist das dritte? Und die machen ja immer im jährlichen Rhythmus dann die Spiele, also dass sie 3 Jahre im Prinzip Zeit haben, ein Spiel zu entwickeln und jedes Jahr kommt dann von einem Studio ein neues Call of Duty. Und jetzt eben Treyarch, die beste Bude meiner Meinung nach mit Black Ops 3, der erste Black Ops Teil damals auf der Xbox 360. Ricky, eines der besten Call of Duties aller Zeiten, war brillant, großartig, habe ich im Online-Modus wie blöde gezockt. Und auch der Singleplayer-Modus war einer der besten. Singleplayer-Kampagnen bei Call of Duty ja immer nicht so geil. Sind eher so 6-stündige Achterbahnfahrten, wo du einfach nur das Gehirn durchgeblasen bekommst. Macht für mich Bock, so 6 Stunden, aber danach bleibt halt wenig hängen. Da bleibt halt viel Blut und Zerstörung in deinem Hirn hängen. Aber das kannst du 6 Stunden, kannst du dir das durchaus mal geben. Aber der Multiplayer von Black Ops 1, großartig. Jetzt Black Ops 3. Hast du schon online gezockt? Ja, ich habe gestern Abend 2-3 Stunden gespielt. 2-3 Stunden? Ja. Guck mal an. Ich kann mir vorstellen, du hast kein Call of Duty jetzt in den letzten Jahren gespielt, oder? Nee, habe ich nicht gespielt. Das letzte war das Skandal Call of Duty, als man das Kind am Flughafen erschießen musste. Modern Warfare 2 war das, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, also bist du da wirklich, also ich kann mir vorstellen jetzt, wie du, der da jetzt komplett neu reingeworfen wird in die Materie, bisschen überfordernd, oder? Absolut, also es war sehr ernüchternd die erste Zeit, es wurde das glaube ich, bisschen besser, aber es war am Anfang wirklich sehr ernüchternd, also da war ich froh, wenn ich überhaupt einen Kill hatte. Ich sag mal was zu diesem Szenario oder zu dieser, es ist ja wieder so ein Zukunftsszenario. Genau. Und das war auch schon im Vorfeld so das kleine Problem, das ich mit Call of Duty Black Ops 3 hatte, dass ich eigentlich keine Lust mehr habe auf diese Zukunftsszenarien. Ja. Und das gibt's doch nicht. Gestern schon bei MMA Radio und heute auch noch bei WhatsApp ruft jemand live während der Sendung an. Das ist eine Frechheit. Ja, das gibt's ja gar nicht. Auf jeden Fall stört mich irgendwie dieses Szenario. Ich bin kein Fan von diesen Zukunftsszenarien. Ich hätte mehr Lust gehabt auf... ja, irgendwie was aus der Jetztzeit oder am allerliebsten, ich meine, das erzähle ich, glaube ich, in jeder WhatsApp-Ausgabe, hätte ich so ein Reboot von irgendwas vom Zweiten Weltkrieg oder sowas. Genau. Ich finde das auch, wäre mein Traum. Momentan, also ich persönlich in der Spielewelt, muss man dazu sagen, nicht, dass ich jetzt hier morgen eine Freundschaftsanfrage von der NPD bekomme oder so. Nee. Der Luke hat andere Sachen gerade zu tun. Nee, der Lucke ist nicht bei der NPD. Noch nicht, muss man dazu sagen. Nein, aber der ist ja im besten Wege, da so ein Pardon zu entwickeln. Aber der Holger Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Ja, das ist wahr. Ich glaube auch. Also, was, wenn ich so auf der Arbeit oder so mit den Quatsche, die auch Call of Duty und so zocken, die sind auch der Meinung, es ist mal wieder Zeit für ein World at War 2. Das war nämlich das Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Das Spiel, was ich am längsten und am, wie ich finde, besten damals online gezockt habe, da war ich wirklich gebucht auf Platz 1, ohne Scheiße. Ja, das hat so Bock gemacht. Und ich finde auch, es gab ja im Vorfeld schon, es war glaube ich auch in Treyarch, schon die Gerüchte, dass es World at War 2 gibt, aber ich bin mir sicher, da wird in den nächsten ein, zwei Jahren wird dann noch ein zweiter Teil kommen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Dieses Black Ops 3, das ist ja mega angelehnt vom Moveset und so, von dem, machst du viele Wallruns? Und sowas? Nee, also da muss ich mich noch so ein bisschen reinfuchsen. Also ich habe es 2-3 Mal probiert, weil ich es halt bei Mitspielern gesehen habe. Und irgendwie so richtig funktioniert es bei mir noch nicht. Also irgendwie bin ich da zu blöde für. Naja. Das ist mega angelehnt an Titanfall. Titanfall, das Spiel gab es für die Xbox One exklusiv und für die Xbox 360, wo du dann da diese Titans droppen lassen konntest, und da hattest du halt auch dieses Wallrun und Dashen und so, weil du kannst ja jetzt bei Black Ops 3, wenn du den Kreisbutton gedrückt hältst, kriegst du ja so einen Schub, ne? Mhm. Das finde ich ziemlich geil. Das ist halt neu jetzt bei Call of Duty und das benutze ich relativ viel, mehr als das Wallrun. Das benutze ich, wenn überhaupt, mal, um aus der Scheiße rauszukommen, um von irgendwie 3 Leuten, wenn sie wieder auf dem Radar angezeigt werden und ich schon die ersten Hitmarker bekomme, beziehungsweise, also Hitmarker sind, wenn du dieses Einschlagen in deinem Körper hörst, so, wenn ich dann wegrenne, kurz Doppelsprung mit dem Jetpack und dann Wallrun weg. Ansonsten fühlt sich das noch nicht so intuitiv an wie damals bei Titanfall, aber grafisch ist es wieder, ja, nicht, ja, genau, so weltbewegend, ne? Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also grafisch war ich kann nicht sagen enttäuscht, weil man weiß ja, dass Call of Duty jetzt nicht unbedingt eine Grafikbombe ist. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues, aber irgendwie hätte ich mir schon erhofft, dass es jetzt endlich mal so einen nächsten Schritt gibt. Also es sieht halt immer noch nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe, dass Spiele auf der PS4 aussehen. Also gerade so. Sieht ja nicht schlecht aus. Nee. Aber manchmal sieht's halt dann schon, ich weiß nicht, sind das Kantenflimmern dann, was du da hast, so häufig? Ja, glaube ich schon. Und manchmal sieht's auch ein bisschen pixelig aus. Kann auch an der Beta liegen, weißt du, dass die sind Renderung, nennt man das, glaube ich, von den Spielern, die man dann sieht, oder? Wenn es dann an der Seite so ein bisschen ausfranst. Weißt du, was ich meine? Franzels nennt man das. Ja, ach so, das ist der Fachausdruck, das wusste ich jetzt nicht. Also das ist mir aufgefallen, die Maps, ich habe eigentlich immer nur 2 Maps gespielt. Diese 3 gibt's in der Beta? Im Urwald da, oder was es sein soll, im Busch, sage ich jetzt mal, und dann ist da so eine mit so einem Haus und so ein Labor und ich weiß nicht, wie die heißt, die Map, weißt du das? Nee, weiß ich nicht, wie die heißt. Ja, also die Maps, also mir haben die auch nicht so gut gefallen. Sehr eng alles. Ja, das ist Call of Duty. Ja. Du bist natürlich so ein bisschen da sensibilisiert von, wie hieß das Battlefield-Spiel da noch? Hardline. Hardline, genau. Da gibt's natürlich relativ große Maps, wobei die für Battlefield natürlich auch schon relativ reduziert sind. Aber hier bei Call of Duty geht's nur auf die Fresse. Das ist das Spielprinzip, ne? Das ist Fast Food für Ego-Shooter-Zocker. Du stirbst mega schnell, aber wirst halt wieder, kannst ja ganz schnell mit Viereck wieder reinspringen in die Runde. Du hast im Prinzip keine Respawn-Zeit. Du rennst sofort wieder los und killst Leute. Also wenn du im Flow bist, glaubst mir, wenn du im Flow bist, 2-3 Kills machst, stirbst. Das ist Sucht pur, das glaubst du nicht. Das ist so geil. Ich hatte das sogar einmal, dass ich 2 oder 3 in Folge gekillt habe. Das klingt natürlich für Call of Duty-Spiele jetzt lächerlich, dass ich mich darüber freue, dass ich mal 2-3 in Folge Abschüsse hatte. Aber das stimmt schon. Dann habe ich wieder neue Energie gehabt, das weiterzuspielen, weil am Anfang habe ich mir schon so gedacht, ah, fick dich. Da habe ich sogar nach einer halben Stunde ausgemacht und habe dann erstmal Pro Evolution Soccer 2016 Demo gespielt, weil ich echt gedacht habe, ah, komm, fick dich, das ist zu nerdig. Ich glaube, da bin ich einfach viel zu spät dran. Ich merke das ja auch bei Battlefield, und also da fällt mir das schon auf. Ich habe ja jahrelang keine Shooter gespielt. Und du merkst einfach, wie weit ich sozusagen zurück bin und mit vielen Leuten dann nicht mithalten kann. Aber es ist halt eine Übungssache. Umso häufiger du spielst, umso besser wirst du, gar keine Frage. Ja, klar. Und das ist da extrem so. Da ist es aber auch so, wenn du dir das Spiel irgendwie nach 8 Monaten holst, siehst du kein Land mehr. Da hast du halt nur noch Geistesgestörte da am Start, die da im Wallrun einen Doppelsprung machen und dir dann einen Headshot geben aus der Luft. So, das wird definitiv so sein. Aber am Anfang, wenn du mit der Community, mit dem Spiel wächst, ist das schon ziemlich geil. Und ich kann da, glaube ich, jetzt schon mal was sagen. Ja, ich hol's mir. Ja, also ich würde ich sag's mal so, ich würde es mir holen, wenn, und ich weiß, die Story wird wieder nicht besonders gut sein, ist schon klar, aber wenn es eine Story gäbe, die mich sozusagen in diese Welt irgendwie einführt. Ich fand, bei Destiny gab es da ab und zu dann ja so Stories, wo man dann im Multiplayer zusammengespielt hat. Ja. Und dann Koop gibt es, ne? Story-Koop. Gibt es zum ersten Mal jetzt bei Call of Duty. Das wiederum finde ich dann wieder interessanter, weißt du, dass du dann halt sozusagen da rangeführt wirst, ohne die ganze Zeit abzulosen. Weil was jetzt halt passiert ist, dass ich dieses Spiel spiele und nie Erfolgserlebnisse habe und man im Endeffekt davon von mir will, dass ich mir für 60 Euro ein Spiel kaufe, dass ich nicht zufriedenstellend spielen kann. Also jedenfalls nicht in den ersten 1 bis 2 Monaten, sage ich erstmal voraus. Und also ich denke, du brauchst schon wahrscheinlich so eine Spielzeit von 20 Stunden, 30 Stunden, bis du überhaupt da mal mithalten kannst. Es gibt ja immer 3 Komponenten bei Call of Duty. Das ist einmal alles übergreifend der Multiplayer-Modus, wo ich eigentlich immer nur dieses Bombe entschärfen spiele und Herrschaft. Das sind meine 2 Spielmodi, die ich am liebsten zocke. Und dann hast du natürlich den Story-Modus, der jetzt bei Black Ops 3 im Koop geht, was ziemlich, ziemlich geil ist, was wir dann auch gerne mal machen müssen unbedingt, weil du hast ja jetzt bei Temple of Osiris gesehen, wie geil das zusammen ist, ne? Ja, ja, auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht. Erst abgehatet hier, ne? Nein, ich habe nicht über den Koop-Modus abgehatet, ich habe nur gesagt, ich habe mir das Spiel angeguckt und das ist nicht so mein Ding mit diesen Dingern da, also mit diesen Münzen einsammeln und so, das ist mir immer zu Jump-and-Run-mäßig, sage ich jetzt einfach mal so. Ich will immer nur töten oder sportliche Erfolge feiern. Ja, also dann gibt es den aber das Temple of Osiris muss man weiterzocken, muss man durchzocken, das ist super, sage ich dir. Ja, gerne. Der dritte, also Story, Multiplayer und dann gibt es ja das dritte, Ricky, nicht zu verachten, der Zombie-Modus. Macht immer Bock, immer das Gleiche, aber macht immer Bock. Kennst du den? Nee. Das musst du im Multiplayer spielen, also beziehungsweise das musst du im Koop spielen. Von 2 bis 4 Personen kannst du das zocken. Und das sind immer bekannte Schauspieler. Ich habe keine Ahnung, welche 4 Schauspieler es dieses Mal sind. Wirst dann halt irgendwo in so eine Apokalypse reingesetzt. Und dann gibt's Zombie-Wellen. Und du musst die halt überleben. Und das ist das Spielprinzip. Du bekommst immer so ein paar Goodies, neue Waffen, ein paar Gadgets und so. Dann kommt die erste Zombie-Welle, ballerst du ab und dann am Anfang startest du nur mit dem Messer, glaube ich, so ist es. Und das ist immer Koop und die Zombies sind KI. Genau, du kannst natürlich auch alleine da jetzt ein Spiel suchen und bekommst dann 3 zugeteilt, die auch alleine zocken. Also das ist, da muss man wirklich sagen, bei Call of Duty gar kein Problem, da wartest du, 5 Sekunden maximal, dann hast du da eine Lobby, die auch gerade ein Spiel sucht, weil Call of Duty kaufen halt 10 Millionen Leute, ne? Also das ist wirklich cool. Also Zombie-Modus ist immer richtig gut. Hattest du ja auch eine schöne Anekdote von André Schürrle zum Thema Call of Duty. Stimmt, da habe ich die Rocket Beans geguckt. Die haben da zum Launch irgendwie der Black Ops 3 Beta haben sich ein paar Leute eingeladen und unter anderem war da der Herr André Schürrle zu Gast. Der auch relativ viel Call of Duty zockt. Da hat er erzählt, früher, als ich bei Leverkusen noch war, da hatten wir da eine, oder jetzt bei Wolfsburg haben sie wohl auch eine relativ große Call of Duty Gemeinde. Da hat auch der eine, der Nils, gefragt, ja, möchte man da nicht eigentlich als Profifußballer dann auch FIFA spielen und mit sich selbst so spielen und so? Da sagt der Schürrle, du bist wirklich mal froh, wenn du Pillemann nicht siehst. Natürlich zocken wir auch FIFA, aber so dann, wenn du zu Hause bist, ein bisschen Freizeit hast, dann möchtest du eigentlich nicht rumboken oder so. Also die zocken dann Call of Duty. Und bei Leverkusen mag man gar nicht glauben, da waren die beiden besten Call-of-Duty-Spieler Gonzalo Castro, jetzt bei Borussia Dortmund, und Manuel Friedrich. Tja, das ist wirklich eine Überraschung. Das ist wirklich eine Überraschung, hätte ich nun überhaupt nicht gedacht. Ja. Nee, Manuel Friedrich hätte ich jetzt auch nicht in die Kategorie Gamer eingestuft. Ganz und schon gar nicht Ego-Shooter. Das stimmt, aber es ist eigentlich, wenn man sich's recht überlegt, das ist ein sehr verbissener Abwehrspieler gewesen. Ja. der im Endeffekt wirklich auch immer mit dem Messer zwischen den Zähnen gespielt hat. Von daher könnte es da vielleicht einen kleinen... Ob Jürgen Kohler auch Call of Duty spielt? Ich könnte mir ja vorstellen, dass der geht wahrscheinlich nur auf so Shooting Ranges in Texas und so. Der braucht das richtige Feeling. Ja, das stimmt. Das kann gut sein, ja. Mit seinem Schnauzbärtchen. Eine große Neuerung oder Veränderung gibt es noch bei Black Ops 3, bevor wir dann zum nächsten Thema kommen. Das sind die Specialists. Ja. Am Anfang musst du dir ja so einen Specialist aussuchen. Ja, das sofort eine Frage, weil das ist mir natürlich aufgefallen. Und ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich lese mir das ungern immer alles durch. Ja, ich auch. Ich bin ganz genauso. Ich guck mir einfach nur die Fressen an und entscheide mich dann für meistens die Frau. Ich weiß auch nicht warum, aber meistens nehme ich die Frau. Entschieden. Hä? Ich habe mich auch für die Frau entschieden. Ja, ich dachte so, die sieht gar nicht so scheiße aus. Genau. Es gibt in der Beta sind 4 Specialists freigeschaltet. Einmal der Ruin. Ich habe es hier gerade an, deswegen kann ich das so aus der Lameng erzählen. Und jede Klasse hat 2 Special-Fähigkeiten. Also wenn du da irgendwie den Ruin, den Outrider, die Namen sind völlig random eigentlich, den Prophet oder hier die Alte, die Battery nimmst, die unterscheiden sich erstmal überhaupt nicht. Nur vom Optischen und von der Stimme her. Ansonsten haben sie dasselbe Movement und ansonsten ändern die sich, unterscheiden die sich gar nicht. Es gibt 9 Klassen insgesamt, 5 weitere dann in der Vollversion. Ist diese Special-Geschichte die, wenn du dann R1, L1 gedrückt hältst? Richtig, richtig. Okay. Du kannst dann, wenn du jetzt hier zum Beispiel hier die Battery nimmst, hast du die Möglichkeit, aus 2 verschiedenen Specials auszuwählen. Das ist einmal die Kinetikrüstung. Die lädt sich, ich habe das noch nicht ganz verstanden, lädt die sich immer gleich schnell auf oder umso mehr Leute ich töte, umso schneller lädt sich dieser Special auf? Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil es manchmal gar nicht kommt, wenn du eine Map spielst und manchmal kommt es, weiß ich nicht, nach der Hälfte. Oh, okay, dann scheint es wohl zu sein, dass du dafür Kills machen musst. Ja, oder ich weiß es auch nicht, habe ich mich auch gefragt, wie löse ich das sozusagen aus, aber ich finde es relativ lame, also gerade mit dieser Special-Waffe so, da hast du dann so 1 oder 2 Schüsse. Da habe ich mir so gedacht, ja, okay, alles klar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das eine absolute Wahnsinnswaffe ist. Natürlich, wenn du dann auf Leute zielst, die kannst du dann mit einem Schuss abknallen sozusagen. Ja. Aber ich habe dann gedacht, ach komm, hier, ich schieße einfach mal random auf so eine Deckung. Da sind halt so Wände gewesen, da schieße ich mal drauf. Die gingen nicht mal kaputt. Dann habe ich mir gedacht, okay. Das ist übrigens auch was. Die Umgebung, die zerstört oder geht nicht so schön kaputt wie bei Battlefield. Nein, überhaupt nicht. Geht nicht kaputt, nein. Das finde ich auch nicht so gut. Das ist bei E-Sportlern eh nicht so gerne gesehen, es gibt zu viele Variablen dann, wenn die Umgebung kaputt geht. So ist es halt im Leben. So, die flüchten ja vor der Realität. Das ist richtig. Diese E-Sportler wissen ja gar nicht mehr, was richtiger Tod so heißt. Ne? Jetzt gibt's aber Dopingkontrollen, habe ich gelesen, bei E-Sports. Dopingkontrollen im E-Sport, ja. Zu Recht. Ja. Ja. Schlecht für uns. Absolut. Na gut, Ich produziere ja sozusagen mein eigenes Testosteron. Ich habe von so einem UFC-Fighter, der heißt Makwan Amerikani, habe ich ein schönes YouTube-Video gesehen, als er durch Stockholm latscht und er schwitzt so und sagt so, diese Schweißtropfen, das ist pures Testosteron. Damit hat sich Bigfoot Silver gedopt. Der hat mir den Schweiß von den Armen abgeleckt. Fand ich irgendwie schön. Makwan Amerikani ist auf jeden Fall jemand, den man sich auf YouTube mal angucken soll. Sehr lustiger Zeitgenosse. Kurde ist es. Ich wollte gerade sagen, Kosovo-Albaner, aber es ist ein Kurde. Aber sehr sympathischer Typ. Ja, das muss man sagen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen umgeswitcht. Ich bin jetzt zu dem Ruin gegangen. Und zwar hat der den Special Übersteuerung. Wenn du dann dein Special aufgefüllt hast und R1 und L1 drückst, dann kannst du dich doppelt so schnell bewegen für eine kurze Zeit. Also das bringt für mich, für meinen Way of Kill momentan am meisten. Also er läuft schneller. Er läuft schneller, also wesentlich schneller. Er dreht sich schneller. Alles. Aber das ist, also. Wie hast denn du da eine Empfindlichkeit eingestellt? Ja, genau, wollte ich gerade ansprechen. Für mich ist das größte Problem, ich sehe einen Gegner. Und mittlerweile spiele ich schon immer so, dass ich eigentlich nur noch, nennt man das fokussieren, wenn man immer, wahrscheinlich schon, oder? Anlegen. Ja, anlegen. So, ich latsche nur noch mit Anlegen durch die Gegend, aber ich brauche zu lange, wenn ich ohne Anlegen spiele und renne, dann, okay. Also in dem Moment, wo ich anlege, bin ich meistens schon tot. Also ich bin einfach insgesamt viel zu langsam. Dann bist du klassisch der Typ, denn du kannst ja alles customizen in dem Spiel. Ne? Mhm. Dann bist du klassisch der Typ, der diesen Special dann auswählt, schnelles Anlegen. Es gibt dann noch so eine Geschichte, die musst du freispielen, dass du doppelt so schnell, also wenn du L2 drückst, dauert das ja Zeitpunkt X, bis die Waffe angelegt ist. Ne? Ja. Und da gibt's ein Special, das geht dann doppelt so schnell. Also da wärst du dann der Kandidat. Ach so, das muss man erspielen oder sich holen oder was? Genau, musst du dir erspielen. Kurze Frage. Es gibt ja die modifizierten Pads. Und was ich mir schon häufiger überlegt habe, ob ich mir mal so ein Ding kaufe, gerade für Shooter und die man einstellen kann, dass man praktisch nicht so weit den R2 oder L2 Button reindrücken muss. Kann man doch so irgendwie einstellen. Bei der Xbox gibt's ja jetzt bei dem neuen Controller diesen Lock und dann hast du das ja. Bringt das was für mich? Also wäre das für mich eigentlich genau das, was ich bräuchte? Oder? Das bringt mit Sicherheit was, ja, ohne Frage, oder klar. Ich muss mir einen neuen Controller kaufen, weil einer meiner Controller ist kaputt gegangen. Der steht auf Dauerfeuer, warum auch immer. jedes Mal, wenn ich einen Shooter spiele, oder egal, was ich für ein Spiel spiele, ist praktisch immer R2 gedrückt im Spiel. Ah, okay, das ist natürlich kacke. Ja. Nee, ist relativ langweilig, wenn man dann Shooter spielt mit. Wenn man natürlich viel zu gut ist, das ist klar. Ja. Du musst dann, du kannst ja deine Klasse customizen, ne? Ich geh jetzt gerade mal rein. Geht das jetzt auch oder geht das in der Beta nicht? Doch, geht auch. Weil dann gehe ich einfach mal rein, dann können wir das hier mal live sozusagen testen. Ein Walkthrough. Sozusagen. Through. Also jetzt gehe ich auf meinen Klasseneditor, oder? Genau. So, okay, jetzt bin ich hier drin. Auf eigene 1? Bin ich bei Waffen, Sekundär, so, jetzt bin ich bei Primär, Splittergranate, nee, was ist das? Wo muss ich denn jetzt hin? Wo extra 1, 2, 3 steht. Ah, ja, okay, alles klar. So, und da kannst du dann, ist natürlich noch nicht alles freigeschaltet in der Beta, ne? Ich habe einen Nachbrenner, flinke Hände. Flinke Hände ist das, glaube ich. Flinke oder? Hände. Flinke Hände, was ist das? Wechselt nach dem Sprinten schneller die Waffe, die... Nee, das will ich nicht. Einstieg mit dem Startbonus. Nee, hier kann ich das nicht machen. Auf jeden Fall, da kannst du das machen. Da unten sind ja auch noch leere Slots. Ja. Bei Level 7 kannst du dann einen vierten Slot einwichsen. Ja, aber hier kann ich das jetzt offensichtlich nicht umstellen. Sag mal, das Grüne, das flinke Hände, ist das doch schon, oder? Nee, da steht, flinke Hände wechselt nach dem Sprinten schneller die Waffen und zielt schneller. Ah, okay, das könnte schon sein. Ja, das könnte schon sein. Also dann habe ich das ja schon. Dann hast du das schon, ja. Ja gut, es kann auch sein, dass ich das vielleicht erst gestern Abend irgendwie... reingewichst habe. Ja, ich weiß es nicht so genau. Ja, also da kannst du schon einiges ändern, so, ne? Siehst du ja. Okay, aber es muss alles erstmal erspielt werden. Das heißt, ich kann das nicht in grundsätzlichen Einstellungen ändern, sondern okay. Nein. Und da steht ja dann immer, wenn du da auf so ein Schloss gehst, siehst du immer ab wann, ab Level 5, guck mal, ich bin erst Level 4. Ich bin erst Level 2, obwohl ich gestern ewig gespielt habe. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Na gut, ja. Und also da, was hast du für einen Aufsatz? Welche Waffe hast du denn? Welche Primärwaffe? Ich habe hier die Kalaschnikow oder was es ist. Ja. ARK-7 und habe ein Reflexvisier. So. Genau, ich habe jetzt mal die Man O' War genommen. Bin mal gespannt, die habe ich mir jetzt mal ausgesucht. Die hat eine hohe Feuerrate und damit kann man, glaube ich, gerade in diesen kleinen Maps in der Beta schön rumspratzen. Die habe ich aufgesammelt. Die ist gut, ja. Die wollte ich dann auch, aber kriegst du ja, glaube ich, erst ab Level 3 oder so. Oder das weiß ich nicht. Ja, das kann gut sein. Aber ja, ich war sehr skeptisch in der Vorberichterstattung, gerade bei der E3 und so, ach, schon wieder Zukunftssetting und so, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Aber da ich sehr, sehr viel Spaß mit Titanfall hatte und Treyarch eben mein Lieblingsstudio von den dreien ist, ich glaube Infinity Ward ist das dritte, werde ich, und jetzt auch die Beta abgefeiert wurde, die Close Beta, und jetzt die Open Beta selber gespielt habe, muss ich sagen, ja, da haben sie mich leider wieder. Das Ding ist, Ich würde mich gerne in diese Welt begeben, sage ich jetzt mal. Ja, ich hätte echt Bock darauf, weil wenn ich das so spiele, wenn ich das so drinne bin und wie gesagt, wenn du dann mal 2, 3 Kills hintereinander gemacht hast, dann verstehe ich sofort, warum viele das Ding abfeiern. Das Problem, was ich einfach habe, ist, ich zahle halt jetzt nicht 60 € und es ist einfach frustrierend die ersten Wochen wahrscheinlich. Und dann verliere ich die Lust. Es gibt neue Spiele. Ja, und das nächste ist halt, wenn ich es mir dann für einen reduzierten Preis kaufe im Januar oder so, dann spiele ich halt die Story, dann gehe ich einmal in den Multiplayer-Modus, merke, okay. Zombie-Modus kannst du ja auch schon im Koop spielen dann. Oder das noch, aber dann gehst du halt einmal in den Multiplayer-Modus, merkst, dass du überhaupt keine Sonne siehst und dann war's das wieder. Also eigentlich müsste ich mir mal, ich weiß es nicht, also eigentlich müsste ich mir das Spiel wirklich zu Beginn holen und das konsequent durchzocken, um in diese Welt einzukommen. Wieder so ein 9,99er machen. Oder so, ja. Aber dann denke ich halt wieder, okay, es gibt so viele andere, auf die ich Bock habe, andere Spiele, die ich gerne spielen will. Und muss man jedes Spiel, was irgendwo einen gewissen Mainstream erreicht hat, auch spielen? Ja. Vielleicht ist es halt dann einfach nichts für mich. Kann man ja, ja auch sagen. Aber was wir festhalten können, FIFA, das ist was für uns. Das ist was für uns. Das wird schön. Ja, ich glaube, das ist genug zu Black Ops 3, oder? Ist ein schönes Ding. Ja, ich sag so, Hardline hat mir besser gefallen. Battlefield Hardline gefällt mir weiterhin richtig gut. Ich spiele es zwar sehr selten, weil halt viele neue Spiele gerade bei mir auf der Festplatte angekommen sind, sozusagen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Battlefield und Call of Duty, bin ich, glaube eher der Battlefield-Typ. Und während wir gerade aufnehmen, zwei neue Mittipper. Einmal der Psyto und einmal der Tabameyang. Das gibt's ja gar nicht. Aubameyang, dass der da mitmacht. Also, dass der überhaupt sich da anmelden kann, oder? Das ist ja Wahnsinn. Jean-Emerick Aubameyang. Ja, schön. Also, ja, ich werde die Beta auch noch ein bisschen zeigen. Wie lange geht sie? Weiß man das? Nee, ich weiß das nicht. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich einfach kein COD-Spieler bin. Ach so, du kannst dann auch noch übrigens deine Punkteserien customizen, ne? Hast du das schon gemacht? Nee, ich habe jetzt wieder ausgemacht. Okay, du kannst ja, wenn du 3 Kills oder sonst irgendwas machst, kriegst du ja so Drohnen, Hellstorm und so eine Geschichte. Das habe ich gesehen, ja. Ja, das hast du aber wahrscheinlich nicht selbst ausgelöst, ne? Nee, also ich habe keine Drohnen ausgelöst, nee. Also so eine Drohne zu kriegen ist nicht schwer, das kriegst du bei 400 Punkten. Die löst du dann aus mit dem Digipad nach rechts drücken. Aber das ist schon wieder für mich viel zu überladen, weil, also, ja, weißt du, weil ich mich halt wirklich erstmal darauf konzentrieren muss, anlegen, töten, ja. Wie nennt man das, wenn man sich gut auf einer Map verhält? Also einfach, ich sag mal so, der kleinste oder der einfachste Tipp ist ja im Endeffekt immer mit dem Rücken zur Wand. So. Das ist sowieso immer das A und O. Geh niemals, wenn du einen Gang hast, nie in der Mitte, immer rechts oder links an der Wand. Dann genau, hast du schon mal eine Seite abgedeckt. Wie nennt man dieses, wenn man sich grundsätzlich in der Map bewegt? Also dieses Map einfach Control dieses. Oder was? Ja, also ich merke halt, dass ich einfach viel zu unumsichtig bin. Also ich muss mich häufig drehen und dann drehe ich mich, dann werde ich halt von links erschossen, wenn ich mich nach rechts drehe und andersrum passiert es mir halt genauso. Sprich, mir fehlt einfach der Überblick auch wenn ich mit dem Radar gucke, also wenn ich aufs Radar gucke und sehe, okay, hier sind welche, kann ich das immer schwer einschätzen, wo sind die jetzt gerade, muss ich jetzt schon aufpassen. Also die komplette Übersicht fehlt mir und gleichzeitig habe ich das Problem, dass ich zu langsam bin und das führt halt dann zwangsläufig dazu, dass du da meistens auf dem letzten Platz landest, wenn du da spielst. Ja, aber das ist halt so, das ist ja bei jedem so. Ich kenne die Maps auch überhaupt nicht. Die eine, die relativ kleine da, die nicht im Dschungel ist, die kenne ich jetzt inzwischen schon relativ gut. Also ja, das kommt mit der Zeit halt. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich da einfach, sag ich mal, nicht so richtig Blut lecke. Aber ich glaube, ich werde es mir sehr wahrscheinlich nicht holen. Und zwar nicht, weil es schlecht ist, sondern weil ich zu schlecht bin und einfach keinen Bock habe, mich da ewig lang reinzunörden. Dann habe ich noch ein Videospiel gespielt in den letzten Tagen und Wochen. Ein bisschen mehr, als ich dann eigentlich dachte. Und zwar habe ich Batman Arkham Knight durch. Plus mitgelieferten DLC, die PlayStation 4-User hatten. Das ist dieser Harley Quinn DLC-Kram. Das hat, weiß ich, eine Stunde 10 oder so gedauert, der DLC, war auch relativ anders, weil du halt Harley Quinn spielst und die so einen Rage-Modus hatte und so ein bisschen aggressiver, dann musst du wieder ein bisschen schleichen, also es war sehr aggressiv und dann wieder schleichen, also es gab da irgendwie keinen Mittelweg, war nicht so geil, der DLC, den fand ich eigentlich ziemlich scheiße, und das Spiel als solches, ja, habe ich durch, war zum Ende hin ganz schön schwer, muss ich sagen. Aber es ist inszenatorisch, es ist natürlich ein Brett, das Ding. Ne? Wenn du dir wirklich nur von Story zu Story hangelst, ist das Spiel schon ziemlich geil. Aber alles da drumrum, dass das Spiel so fett und aufbläht, das ist irgendwie ganz schön. Nicht Multiplayer, praktisch dieses Open-World-Ding. Genau, diese Open-World, diese Side-Quests und so, das ist alles. Aber das meinst du, wenn dieses Spiel nicht Open-World wäre, dass dann nicht wieder Leute kommen würden, das ist alles so schlauchig und... Ja, genau so ist es. Ja, das ist halt das Problem, was sie haben. Bei Batman Arkham Asylum, das war ja jetzt auch nicht unbedingt so schlauchig und so, das war... Ja, wie so eine Perlenkette, sag ich mal. Du konntest zwar, hattest einen gewissen Weg, aber dann, wenn du dann zu einer neuen Perle gekommen bist, konntest du dich dann halt in dieser Perle frei bewegen, weißt du? Weißt du, welches Spiel ich Open World mäßig, also nicht jetzt erst seit GTA 5 am besten finde, sondern wirklich grundsätzlich finde ich, macht das GTA am besten mit diesem Open World. Also ja. Es fühlt sich nie so an, wenn du einfach nur jede Mission durchspielst, dass du was verpassen würdest, und gleichzeitig hast du auch nicht das Gefühl, dass du jetzt weiter an der Mission rumspielen musst, sondern machst halt dann was anderes, sag ich jetzt mal. Also ich finde, GTA schafft diesen Spagat zwischen Storyline und Open World am besten. Mhm. Ja. Wobei ja. Ich habe mir ja GTA geholt jetzt vor ein paar Wochen, endlich mal. Ist mir zu überladen. Also mir macht es Spaß, aber es ist mir manchmal auch von der Steuerung zu überladen, und ich finde es gut, alles gar keine Frage, aber zu viele Knöpfe, und also manchmal mache ich es dann einfach aus, weil ich mir so denke, ah ja, komm, jetzt muss ich jetzt hier einen Hubschrauber fliegen lernen und so ein Schrott. Dann denke ich mir so, ich habe jetzt keinen Bock auf den Rotz, aber du musst ihn halt fliegen können, damit du die nächste oder dann weiterspielen kannst. Wenn dir die GTA-Steuerung zu überladen ist, dann hol dir nie im Leben Batman Arkham Knight, denn das ist die überladenste Steuerung seit irgendwie Splinter Cell oder so. Das ist das dachte absurd. Ich mir schon. Doch dreifach und vierfach belegt, das glaubst du nicht. Das dachte ich mir schon, als ich mir diverse Videos auf YouTube angeguckt habe, das was du da alles drücken musst, um weiß ich nicht, dich von A nach B zu schwingen und dann gleichzeitig unten irgendwie was zu scannen und so. Genau, da musst du mit doppelt X drücken, schießt du dich aus deinem Batmobil, dann musst du kurz zielen mit dem linken Stick, wo schießt du dich denn mit deinem Betthaken irgendwo dran, dann drückst du R1, schießt den Betthaken, musst dann wieder 4, 5, 6 Mal X drücken, um dich so um Geschwindigkeit zu generieren mit dem Enterhaken. Also das ist schon ganz schön. Also das ist jetzt noch eine der simpleren Sachen. Also das ist wirklich, und gerade beim Kampfsystem, dann klingt es mir manchmal das Gehirn aus, muss ich sagen. Ich meine, ich verstehe, dass man das so machen muss, weil du möchtest ja so viele Sachen wie möglich auch machen können, sozusagen. Also deswegen verstehe ich schon, dass sie die Steuerungen immer weiter überladen müssen, um all das zu bieten, was sie auch dem Spieler bieten wollen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich daran verzweifle oder so. Aber wenn du halt manchmal einfach da nur so ein bisschen so rumcruisen willst und hier eine Mission mal abfeiern willst und da mal was machen möchtest, dann nervt mich das manchmal, wenn ich dann halt. Also es gab zum Beispiel einmal so eine Geschichte bei GTA, stehst du auf so einem Hochstand oder so, und also mit Trevor, und musst mit einem Scharfschützengewehr dafür sorgen, dass sein Kumpane, ich weiß gar nicht, was er da machen soll, also irgendwie, dem musst du halt Feuerschutz geben, sag ich jetzt mal. Und da habe ich mir auch so gedacht, das ist so eine Mission, die ging mir tierisch auf den Sack. Dann musste ich auf dieses Quad drauf hüppeln und vom Quad aus mit der Pistole schießen. Dann musste mit dem Quad fahren und gleichzeitig anlegen und Visier und fokussieren. Das ging mir alles tierisch auf die Nüsse. Und obwohl es funktioniert, weil ja GTA auch diese, sag mal, Anleghilfe hat, also dass er dann immer auf den in der Nähe stehenden Typen sozusagen gleich direkt drauf richtet. Mhm. Trotzdem ging es mir irgendwie auf den Sack. Also, ja, bin kein. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll zu GTA. Ich habe mir halt viel mehr erhofft, glaube ich, weil alle feiern das Spiel ab. Es gibt, glaube ich, kaum negative Stimmen zu GTA. Nee, ich muss auch sagen, den Singleplayer habe ich weggesuchtet. Ja, ich verstehe auch, warum einem das Spaß macht, aber ich dachte, es wäre noch geiler. Ja, okay. Es war gut, es ist gut. Ich bin ja noch lange nicht fertig. Es ist gut, aber ich dachte, es wäre noch geiler. Ja, mein Gott. Vielleicht kommt's noch. Vielleicht, wenn ich fertig bin damit, vielleicht sage ich dann, na, ich revidiere alles. Also Story und so macht alles Spaß, auch dieses Switchen zwischen drei Charakteren und so. Super Idee, finde ich klasse. Alles gut gemacht, aber irgendwas. Du musst uns dann auf jeden Fall sagen, wie du dich am Ende entschieden hast. Werde ich machen. Da können sich alle jetzt schon mal darauf vorbereiten. Wenn es soweit ist, wird Ricky einen Massive Spoiler hier abdroppen. Da habt ihr also noch Zeit, ein bisschen die GTA 5 Story durchzuspielen. Ja, aber nach 2 Jahren. Also sollte dann wirklich auch der letzte GTA 5 gespielt haben. Ja. Ansonsten haben wir noch irgendwas gezockt. Du hast die PES-Demo gespielt. Ich habe die auch gespielt. Ja, deshalb, ich habe viel entscheidender ist, ich habe mir Pro Evolution Soccer 2015 geholt, und im Endeffekt ist jetzt nicht so viel anders beim 16er. Ja. Was mir auffällt, ist, dass jedenfalls die Spieler, die ich jetzt hier in der Demo hatte, ein bisschen gepolischter wirken, und im Großen und Ganzen ist PES kein schlechtes Spiel, gar keine Frage, aber für mich kommt es nicht an FIFA ran. Es wirkt einfach manchmal, ich weiß, man kann die Spielgeschwindigkeit umstellen, schon klar, aber es wirkt manchmal behäbiger. Manche Sachen sind aber auch wieder hervorragend, wenn du zum Beispiel einen Ball annimmst, dich drehst und einen schnellen Abschluss suchst und du dein Spieler einfach jetzt kein Ronaldo ist oder so, dann verspringt dir der Ball und so. Sowas fehlt mir manchmal bei FIFA, das ist bei PES ein bisschen besser gemacht, aber insgesamt, es fehlt mir völlig das Spiel im Mittelfeld. Das findet eigentlich nicht statt bei PES. Das liegt natürlich daran, wie ich spiele, aber wenn ich jetzt gegen dich online spielen würde, ich kann natürlich gegen Computer so spielen, dass ich das Mittelfeld immer mitnehme, aber wenn ich jetzt gegen dich online spielen würde, bräuchte ich im Endeffekt keine Mittelfeldspieler, glaube ich. Weil wir einfach nur hoch, runter die ganze Zeit rennen würden. Und außerdem wirkt auch dieses Menü irgendwie so wie aus einer anderen Zeit. Ja, so japanisch halt, ne? Also ich... Das hat mir jetzt Spaß gemacht die letzten Wochen. Einfach immer ab und zu mal PES 2015 zu spielen für einen schmalen Taler. Aber 12 Euro ist, glaube ich, sogar immer noch im Sale. Ja, aber es brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken, was ich mir jetzt als nächstes holen werde, ob es FIFA ist oder PES. Also das ist, wie gesagt, überhaupt nicht diskussionswürdig, kann man sagen. Ich habe die Pro Evolution Soccer 2016 Demo gespielt und ja, es ist nicht schlecht. Du kannst es nicht sagen. Es ist ein gutes Spiel. Die Animationen sind teilweise atemberaubend, wirklich. Und was da für Torraumszenen ab und zu entstehen, das ist wirklich so geil. Das hast du eigentlich so nur bei Pro Evolution Soccer. Das ist richtig, ja. Es gibt so Situationen, da denkst du so, irre. Also gerade, was du gerade auch angesprochen hast mit Strafraumszenen oder auch, auch Abschlüsse. Du schießt und der Ball prallt ab und so. Das wirkt manchmal ein bisschen realistischer als wie bei FIFA. Aber... Also ich habe eine Saison oder meine Liga oder wie das da heißt bei PES angefangen und spiele da mit Liverpool und habe jetzt da 10 oder 15 Spiele absolviert und es kickt mich nicht so richtig. Also bei FIFA hing ich dann eigentlich immer an der Konsole dran, so die ersten anderthalb Jahre in der Saison und so. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Also es macht zwar Spaß, aber es ist nicht FIFA, das merke ich halt einfach. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin unfassbar heiß auf FIFA 16. Jetzt gar nicht, weil da irgendwie die neuen Features mich völlig begeistern, sondern weil alle sagen, dass es definitiv besser ist als 15. 14 war ja großartig, 15 war dann irgendwie nicht mehr ganz so geil und 16 soll jetzt wieder ein bisschen besser werden. Wie auch immer, ich freue mich so, ich bin aber auch so heiß auf Fußball. Wegen unserem Tippspiel, wegen Firken 2-11er, weil die Bundesliga auch so spannend ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja gestern im VIP-Bereich der HDI-Arena. Und wir haben uns zwischenzeitlich des Öfteren in dem VIP-Logen-Segment aufgehalten, weil es einfach so unfassbar heiß war. Wir hatten über 40 Grad auf den Plätzen. Die Sonne ist genau auf die VIP-Sektion gebrettert. Also das war wirklich teilweise unerträglich. Wie das Spiel. Spiel war auch unerträglich, aber darüber reden wir dann bei Firken 2-11er. Ich bin heiß auf Fußball und da gibt es eigentlich nur die Umfangsbombe, die Lizenzbombe FIFA. Ich habe da so Bock drauf. Und mein Gott, da sind halt die Mädels dabei, ist mir scheißegal. Ja, also muss er ja nicht spielen. Muss ich noch ein Anekdötchen erzählen. Schluss? Sind wir schon am Schluss? Noch nicht ganz, aber bald. Wir müssen einfach nochmal in naher Zukunft eine WhatsApp-Ausgabe aufnehmen. Das ist richtig. Weil wir die Themen sonst nicht unterbringen. Aber ich muss kurz erzählen, wie ich mir eine Sat-Anlage gekauft habe. Da bin ich ja mal gespannt, ja. Also es ging damit los, dass ich, ich gucke ja Fußball, oder ich habe kein Satellitenfernsehen oder Kabelfernsehen zu Hause bei mir. Ich gucke alles übers Internet und habe natürlich dann immer ARD oder ZDF-App genutzt, um dann auf dem Fernseher Fußballspiele zu gucken oder eigentlich nur Fußball. Jetzt ist es so, dass die ZDF- und ARD-Programme da alles nur in 480p übertragen. Natürlich, reicht doch, Und das sieht natürlich auf einem Fernseher, ich habe jetzt keinen Riesenfernseher, aber ich weiß nicht, so 58 Zoll gibt sowas, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es ist schon groß genug. Da sieht das schon relativ armselig aus. So, das habe ich jetzt eine Weile getan und habe dann gesagt, so jetzt weg mit dem Arsch. Ich hole mir jetzt wieder Sky und habe natürlich zuerst geguckt, was kostet das bei Kabel. Das war indiskutabel und habe dann gesagt, okay, ich hole mir eine Satellitenschüssel. Jetzt ist es ja so, dann geht man erstmal zum Fachmarkt und erkundigt sich, was man da genau eigentlich braucht. Also war ich beim Mediamarkt, habe den Heini da gefragt, was für eine Satellitenschüssel er mir empfiehlt, erstens. Und dann war seine Frage, jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, in welche Himmelsrichtung irgendwie der Balkon gehen sollte. Ich glaube Richtung Süden. Mhm, ja. Das ist optimal. Dann sagt er, ja, geht der Balkon Richtung Norden. Er hat praktisch die andere Himmelsrichtung gesagt. Sag ich, nö. Ja, dann können Sie es eh vergessen. Dann sage ich, ja, aber also alle in der Nachbarschaft haben ihre Schüsseln in diese Richtung ausgerichtet, in der ich sie auch ausrichten würde, wenn ich sie mir auf den Balkon schnallen würde. Mhm. Ja, dann müssen Sie es halt mal probieren. Das fand ich schon unfassbar sympathisch von ihm. Ja. Und dann frage ich, ja, welche Schüssel empfehlen Sie denn so? Ja, wir haben hier die zwei. Dann sage ich so, ja, eher eine flache oder eher so eine Schüssel? Ich würde immer eine flache nehmen. Okay. Warum? Also muss es doch irgendwie... Nee, er hat mir dann, ist weggelaufen dann zu so einem Stand, wo er irgendwas ausgedruckt hat und dann gibt mir dann den Ausdruck, da ist eine Telefonnummer drauf. Ja, rufen Sie hier mal an, der Typ hat echt Ahnung. Mhm. Da hab ich gedacht, was? Okay, habe ich gedacht, das kann man sich im Endeffekt sparen, beim Mediamarkt sich beraten zu lassen. Mhm. Also habe ich das selber gemacht im Internet und habe mich selber schlau gemacht. Und das Problem bei mir hier ist halt, ich möchte eine Schüssel auf dem Balkon montieren, habe aber nicht allzu viele Möglichkeiten, die da festzumachen. Also muss ich was Leichtes mir holen und deswegen habe ich mich für so eine flache Schüssel entschieden. Mhm. Ich weiß, dass die anfälliger sind für Störungen und für so Schlechtwetterkapriolen und so. Alles gar kein Problem, habe ich mir gedacht, hau ich ran. Und ja, im Endeffekt habe ich mir dann so eine flache Schüssel jetzt geholt, habe das auch alles installiert, Bild funktioniert soweit. Meine Signalqualität ist jetzt nicht so pralle. Also ich habe immer nur so maximal 72%. Aber ich habe keine Klötzchenbildung, wie man das in Fachkreisen nennt. Artefakte, ne? So nennen wir das, oder so hätte ich das genannt. Aber es ist natürlich völliger Blödsinn. Es heißt Klötzchenbildung. Und jetzt habe ich mir erstmal... Du verarscht mich im Vorgespräch nur. Nee, das heißt so. Jetzt habe ich mir Sky abonniert. Das wollte ich eigentlich jetzt erzählen. So, jetzt habe ich mich die ganze Woche damit beschäftigt, wo kriege ich am günstigsten Sky her? Und habe auch ein Angebot gefunden für 40€ die komplette Geschichte. So. Ja. Billiger habe ich es nirgendwo gefunden. Ich weiß, Sky bietet auch manchmal das Ganze für 35€ an, gar keine Frage. Aber ich habe es halt... Den Deal habe ich, ja. Ja, ich habe es halt nirgendwo gefunden. Also ich habe wirklich stundenlang im Internet gesucht und es war nicht auffindbar. Jetzt war es so, dass ich dann gestern Nachmittag das abschließen wollte und rate mal, was dann war. Selbst das Angebot gab es nicht mehr. Mhm. Ja, gab es auch nicht mehr. Also man konnte dieses Angebot nicht mehr wahrnehmen. Ich habe wieder mehrere Stunden im Netz gesucht, nach Gutscheinen, alles Mögliche. Wenn du das Komplettpaket willst, kommst du auf 49€, egal wo du suchst. So, also habe ich angerufen bei Sky und habe denen erzählt, dass ich gerne Sky-Kunde werden wollte oder werden will und einfach aber keinen Bock habe, 50€ zu bezahlen. Und da war ein sehr sympathischer Mann dran, der mir dann den Deal für 39€ wieder angeboten hat. Und den habe ich jetzt abgeschlossen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Kann's gehen. Jetzt geht's los. Sag ich jetzt mal, am Dienstag müsste die Box hier eintreffen bei Sky mir. Sky Plus hast du, ne, mit Festplatte? Ach so, ja, alles halt. Gibt dann nicht mehr. Also Sky Plus und HD Plus. Die 2-Terabyte-Mühle gibt's noch. Ja, aber die brauche ich ja nicht. Nee. Also ich glaube, 100 Stunden passt auf so einen kleinen Receiver drauf und das ist ja so, reicht ja dicke aus. Ja. Also dafür zahle ich jetzt nicht mehr im Monat, damit ich einen 2-Terabyte Receiver habe. Was ich bekommen habe noch als kleinen Goodie und dann bin ich eigentlich auch wieder bei 35€ sozusagen. Ich habe für 2 Jahre dieses HD Plus bekommen, also dass du ja RTL und so auch in HD gucken kannst. Das kostet, glaube ich, 5€ sonst. Also von daher passt es dann wieder. Ich hätte es mir wahrscheinlich sowieso geholt. Ja, echt? Wofür? Warum? Weil ich gucke mir das nicht in SD an. Ja, guck ich gar nicht. Weiß ich nicht, ob ich es gucke. Also vielleicht gucke ich ja mal RTL oder ProSieben. Kann ich nicht ausschließen. Dann möchte ich es halt nicht in so einem Kriselbild da sehen. Also ich kann das ausschließen. Ich kann es eben nicht. Ach nee, stimmt, auf RTL kommt ja Qualifikationsspiele, ne? Siehste? Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Auf Nitro, oder? Ja, auf Nitro kommen die von anderen Ländern und auf RTL richtig kommt Deutschland. Oh, da freue ich mich ja schon auf die Übertragung. Das wird schön. Also auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Satellitenfernsehen und ich habe das Gefühl, dass uns dieses Thema in den nächsten Monaten noch häufiger beschäftigen wird, denn also das ist alles sehr fragil, sage ich jetzt mal mit dieser. Das ist also der Wasserschaden 2.0, der uns noch ein bisschen begleiten wird, ja. Ich hoffe nicht, aber es ist wahrscheinlich zu vermuten, oder es gilt zu vermuten, ja. Ja, bin ich aber gespannt. Wir berichte da mal, wenn du Sky bekommen hast, ob es da irgendwelche Problemchen oder so gibt. Ich bin gespannt. Also der Anfang war gut. Der Typ war super, ja. Aber ja, ich denke mal, das ist auch, wenn du was abonnierst da oder was abschließt übers Telefon, die sind natürlich bemüht, sehr freundlich zu sein, weil Klar. sie wollen dich als Kunden gewinnen. Sicher. Ich denke, wenn ich in einem halben Jahr anrufe und irgendwelche Probleme melde, werde ich nicht denselben Kundenbetreuer haben, sondern eher so ein Schnippisch. Ja. Wollen wir jetzt noch kurz ein Filmchen und einen Serientipp machen, jeder? Oder hast du keine Serie geguckt? Oder du bist wahrscheinlich der Doku-Onkel, ne? Ich habe Dokus, ich habe alles Mögliche geguckt. Ich habe nur heute Morgen mal überlegt und habe ein paar Dokus reingeworfen. Ich kann jedem empfehlen, das geht eigentlich auch relativ schnell, sich die Mike Tyson-Doku anzugucken. Wie heißt denn die richtig, damit er das auch findet bei YouTube? Die heißt einfach Mike Tyson-Doku, glaube ich. Einfach mal eingeben. Wirklich? Das ist eine Empfehlung, das sollte man sich angucken, auch wenn man kein Box-Fan ist. Sehr interessant, Mike Tyson ist mir danach noch weiter ans Herz gewachsen, als das schon war. Ich mag ja Mike Tyson. Und ich habe sein Buch auch gelesen und daraufhin habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mir die Doku noch an. Die ist nicht so ausführlich, klar, wie das Buch. Das Buch ist noch besser, also wenn ihr ein gutes Buch lesen wollt, dann lest das Mike Tyson Buch, die Biografie von ihm, hervorragend. Aber die Doku ist so eine gekürzte Fassung, die man sich auch gut und gerne mal angucken kann. Also das ist meine Doku-Empfehlung an und für sich. Und dann vielleicht noch eine kurze Doku-Empfehlung, weil ich will gar nicht allzu viel darüber sprechen jetzt. Das ist, wie heißt das, die Mädchenbanden von L.A. findet man auch bei YouTube oder auf YouTube. Und das ist auch noch ganz interessant, da sieht man halt, wie so die Ladies der Crips und Bloods und anderen Gangs, ich sag mal, mobil machen. Und man begleitet da diverse Girls durch ihre Ghettos und sieht, wie die so ihren Alltag bestreiten und fragt sich eigentlich, was das für eine Welt ist, in der die Mädels da leben, weil es ist das, ich weiß nicht, wenn ich da Jungs in so Ghettos sehe, ist das für mich irgendwie selbstverständlich, aber wenn du dann Mädels siehst, wie sie sich da auf die Fresse hauen und abknallen und... Kann man die auf YouTube sehen? Ja, kann man auf YouTube sehen und große Sprüche klopfen und so, das wirkt völlig fehl am Platze, also das war ganz verstörend für mich, das anzugucken. Und man denkt immer so, oh Mann, kann man den Mädels da nicht irgendwie helfen? Die müssen noch da raus. Und was mir sowieso mal auffällt, wenn ich solche Dokus über Ghettos in den USA angucke, das ist so paradox, dass es in Los Angeles einerseits dieses extrem Reiche gibt und dann solche Ghettos, wo du kannst da nicht rein. Wenn ich da hingehen würde, ich würde zumindest mal eins auf die Fresse bekommen. Das wirkt einfach völlig absurd, aber das ist ein altes Thema, glaube ich. Also das muss man jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Aber die Doku war auch nicht schlecht. Jetzt gucke ich nur noch mal ganz kurz drüber, ob ich sonst noch eine Doku empfehlen kann. Gangland war nicht so gut. Im Sog der Salafisten war nicht so gut. Nö, das reicht. Ich habe eine schöne Doku gesehen auf dem Sender, den du auch bald empfangen wirst, auf A&E. A&E war das, glaube ich. Auf Sky, der Pate, die Legende hinter der Mafia. Und zwar ist das die gesamte Entstehungsgeschichte und fast auch Zusammenbruch vom Film Der Paten. Unglaublich spannend, unglaublich intelligent erzählt. Großartige Doku, die Legende hinter der Mafia, der Pate. Muss man unbedingt sehen. Wirklich als Fan, ist ja mein Lieblingsfilm mit Drive, so die beiden. Muss man den Film gucken, die Doku gucken, wenn man den Film liebt. Und das zum einen, großartig. Tolle Hintergrundinformation, dass der Film eigentlich hätte gar nicht zustande kommen dürfen. Das wusste ich irgendwoher. Ich weiß aber nicht mehr, woher ich das weiß. Also, magst du denn überhaupt den Paten? Ja, klar. Marlon Brando, hallo? Ist mein Lieblingsschauspieler. Marlon Brando. Und wusstest du, dass Marlon Brando von Schildern ablesen musste? Da gab es irgendwelche Szenen. Da hat er mit dem Consuliere, wie heißt er noch, der Schauspieler? Ist ja jetzt auch egal. Da gab es so ein Face-to-Face-Gespräch und der eine Typ hatte so ein richtiges Papierschild vor seiner Brust, wo der Text für Marlon Brando riesengroß drauf stand. Weil er so blöd war, sich den Text zu merken? Oder war schon völlig am Ende Marlon Brando zu der Zeit. Der nur noch Drogen genommen da und war auch schon nicht mehr der Allerjüngste und war völlig am Ende. Und Francis Ford Coppola hat halt um den Film gekämpft und man hat auch nicht verstanden, warum er Al Pacino genommen hat. Da gab es viel bessere Möglichkeiten, wohl die Person zu besetzen. Aber hat er gesagt, Al Pacino soll das dann machen. Michael Corleone hat er ja dann gespielt und war dann auch halt die goldrichtige Adresse dann. Ne? Kann man das Ding denn noch nachgucken? Ja, ich hoffe es. Bei Sky ist es noch in dem Anytime-Ding drin. Ja, hoffentlich ist es da noch drin, wenn du Sky hast. Ich weiß nicht mehr, wie lange das lief. Jetzt, wo du dieses Sky Connect hast, sind die, also wenn du deinen Sky Receiver mit dem Internet verbindest, sind die Sachen sehr, sehr lange drin. Aber ich weiß halt nicht, wie lange, ob es schon lange drin war oder so. Großartige Doku. Dann Top of the Lake, eine Netflix-Serie. Ich weiß gar nicht, ob sie von Netflix produziert wurde. Auf jeden Fall habe ich sie über Netflix gesehen. Wir sind gerade bei der vorletzten Folge. Sind, glaube ich, auch nur 6. Großartig. Spielt in Neuseeland. Und zwar fängt die Serie damit an, dass sich ein 12-jähriges, schwangeres Mädchen umbringen will in einem namensgebenden See, der da ist. Geht da halt rein und ist kurz vorm Erfrieren und wird dann gerettet. Und man fragt sich natürlich, wie kann das sein, dass hier so ein 12-jähriges Mädchen schwanger ist und so. Und dann kommt die gute Elizabeth Moss auf die Bühne, die wir aus Mad Men kennen. Großartige Schauspielerin, spielt die Robin. Mit den dicken Titten? Das ist Christina Hendricks, die nicht. Elizabeth Moss spielt Robin in der Serie und fahndet dann in dieser... fahndet dann in dieser kleinen Stadt nach dem Täter, der dieses kleine Mädchen geschwängert hat. Dieses Mädchen, das ist kein großer Spoiler, ich glaube in der zweiten Folge, verschwindet dann auch noch. Und großartige Serie. Ja? Melly hat auch Top of the Lake gesehen. Oh, jetzt erzählen Sie mal. Nicht spoilern hier, ne? Wenn ja, ihr gespoilert habt. Wie fandest du es? Du musst richtig herkommen, sonst hört man es nicht. Gut. Das ist dein Fazit. Ja, möchte ich nicht wissen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, weil ich schon so viel geguckt habe. Gott sei Dank. War gut? War gut? Ja. Gut, was guckst du jetzt gerade für eine Serie? Californication. Oh. Geschmack, die Frau. Geschmack. Danke. Ja, also wirklich bisher, die 4 Folgen waren großartig. Und ja, das Mädchen dann verschwindet und dann gehen die Fahndungen natürlich richtig los. Und Elizabeth Moss verstrickt sich da in so kleine Abgründe dieser Kleinstadt, das ist wirklich großartig. Da gibt es da noch so eine Kommune, die direkt an diesem See ist, von so Frauen, die irgendwie aussteigen, ne, aus ihrem Leben und haben sich da so Container hingezimmert und wohnen in so Containern. Die wurden irgendwie alle von Männern betrogen und belogen und so. Großartig. Viele Facetten die Serie. Warum nicht immer einfach nur 6 Folgen? Warum nicht einfach immer nur so? Das ist doch schön. Bisher macht mir die Serie sehr, sehr viel Spaß. Und dann habe ich noch einen Film gesehen, Trainwreck heißt der Film. Von und mit Amy Schumer, die Top-Comedian gerade aus den USA. Die ist super. Ja, hab noch kein Stand-up von ihr gesehen, aber in dem Film war sie eine reine Katastrophe. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. Ja, dann ist alles klar. Das hat mich dann auch sehr gestört, weil da auch John Cena mitmacht. Und das, den hätte ich halt gerne, weil er ein paar schöne Szenen hatte in dem Film. Das hätte ich dann gerne im Original gesehen. Aber so wie der Charakter Amy Schumer in dem Film Trainwreck ist unerträglich, wirklich, also ekelhaft, so unter der Gürtellinie und immer, aber auch immer wirklich dann nochmal ein Pimmelwitz hinten raus. Oh, ist wirklich echt schlimm. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe den Trailer auf Englisch gesehen. Ja. Und ich behaupte, dass der Film auf Englisch um Welten besser ist als... Mag sein. Und Amy Schumer vor allem, weil Amy Schumer ist phänomenal. Ich habe... weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo gehört, das haben ihn halt die Leute auf Englisch gesehen und da ist auch Amy Schumer unerträglich, auch im Original. Weil es halt immer so wirkt, wenn es irgendwie einen Dialog gibt oder so, der dann irgendwie endet, Amy Schumer dann am Ende immer noch, ach ja, Penis oder so, weißt du, und das war so unerträglich. Bill Hader, super in dem Film, John Cena, der einen dümmlichen Bodybuilder spielt. Also Amy Schumer, muss man kurz sagen, ist eine, die einen sehr, sehr hohen Männerverschleiß hat. Und John Cena, ich weiß nicht, wie er in dem Film heißt, ich kann mir irgendwie aus unerklärlichen Gründen den Namen John Cena besser merken, ist halt so eine relativ konstante Ficke von ihr. Und er ist richtig schön strunzendumm und da gibt's eine Szene, da ficken die beiden miteinander. Und da sagt sie, ja, erzähl mir doch mal ein paar versaute Sachen und so, während du es mir besorgst und so. Und John Cena liefert dann immer nur irgendwelche Adidas- und Nike-Werbeslogan und so ab. Und dann denkst du, ja, okay, der ist nicht sehr helle, aber großartige Rolle von Cena, muss ich wirklich sagen, ganz, ganz toll. Und dann die zweite großartige Rolle ist LeBron James. Bill Hader, in den sich dann Amy Schumer verliebt und mit dem es dann auch zum Techtelmechtel kommt, ist Sportphysiologe oder irgendwie sowas unter anderem, also wahrscheinlich einer der besten in den USA, weil extra LeBron James da einmal hinkommt und sich fit machen lässt. Und dann spielen die ab und zu halt mal eine Runde Basketball gegeneinander one-on-one und LeBron James lässt ihn halt nicht gewinnen. So. Er tackelt ihn immer weg und haut den Ball noch kurz vorm Korb weg. So richtig unsympathisch, aber großartig. Und dann gibt es noch eine Szene, da sind die beiden essen. LeBron James, weiß nicht, was verdient er im Jahr? 35, 40 Millionen im Jahr? So in dem Dreh, gefühlt. Und dann gibt es halt, also Bill Hader und LeBron James sind dann essen und dann kommt halt die Rechnung und LeBron James sagt halt so, lässt sich die Rechnung geben und zählt halt so die Sachen zusammen, die er gekauft, die er gegessen hat und die Bill Hader gegessen hat und dröselt das dann minutiös auf und will dann da wirklich nur seinen Teil zahlen. So einer der reichsten Menschen wahrscheinlich in den USA. Sehr, sehr schön, sehr unsympathisch, aber auch irgendwie so ein bisschen naiv. Großartig. Wie toll. Also die beiden Highlights lohnen sich, den Film zu gucken. Ansonsten muss man nicht unbedingt machen. Aber Cena und LeBron James sind Highlights in dem Film, muss man wirklich sagen. Toll. Ja, das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Sind wir durch, oder? Ja, sind wir durch. Sind wir durch. Ich habe Sharknado 3 gesehen. Was denn? Großartig. Großartig. Diesmal geht's sogar ins Weltall. Schön. Also das toll. Ist nicht meine Art. Amy Humor Schumer eines Trash-Films. Amy Schumer, sehe ich gerade, hat das Drehbuch geschrieben. Ja, siehst du. Also, ja. Da fällt mir nichts mehr zu ein jetzt. Ja. Und in der nächsten WhatsApp-Ausgabe kann ich dann ein bisschen mehr über The Evil Within und The Crew sagen. Auch schön. Ja. Schön. Sind wir durch. Ricky, bedanke mich. Bis denne, Antenne. Ja, tschüss. Komm.